Die Vergangenheit ist eine Maschinerie. Räder mit Zähnen aus Angst, Bewegung, Hirnfix und ein Hörsaal für dich. Niemals zu stoppen, doch nicht existent. Die Magie des Jetzt ist vielleicht, die Angst und Bewegung hinter sich zu lassen und das Jetzt zu dekodieren als manipuliertes Phänomen der Nicht-Existenz in der Vergangenheit. Die Vorstellung oder der Versuch, um herauszufinden, dass das Sein ein Haftungssein ist. Leben oder innerlich gar schon gestorben? Findet sich die Antwort im immer wachsenden Gras, welches keine Hände braucht? Die Hand als Vergangenheit, wie ein Bewegungsapparat des Körpers, wird schnell zeigen, dass das Herz im Jetzt atemlos ersteht, wenn das Leben nur noch ein Gestern ist. Eine Hand, die auf dem Rasen kommt, einen anderen Geschmack. Vergangenheit als Virus, bekannt als Sklaverei. Wir sind nicht Gott, wer sagt uns das? Die meisten an ihre Glauben, aber die wir niemals fragen können. Aber vielleicht existiert ein Gott auch im Jetzt. Irgendwo hinter Händen, die noch immer auf dem Rasen haben.